belly beats. Jedes Mal, wenn ich schreibe, muss ich lächeln, Süße teilen. Du sagst, du bist echt, doch du musst nicht mehr weinen. Du bist für mich unvergesslich, meine Liebe zu dir heftig. Glaub mir, ich vergess dich nicht, weil du echt bist. Wegen dir kann ich lachen, was will schon ich machen? Also pack ich meine Sachen in ein gutes Erwachen. Ich nehm den nächsten Zug, weil ich nicht mehr auf dich warten kann. Uns verbindet dein Band, du bist meine Frau, ich dein Mann. Ich hab schon die Vater als Erschaffner verkündet. Nix alter Münden, ich will dich wiedersehen, will endlich vor dir stehen, will dich in den Arm nehmen, will endlich zu dir gehen. Ich bring dir Pralinen mit, rote Rosen auch dabei. Ich will, dass du mich nie vergisst, ich will nur bei dir sein. Ich würd alles für dich tun, doch jetzt muss uns in Liebe und ich würd alles für dich geben, doch jetzt leb ich mein Leben. Reiz ins Verderben, ich wollt für dich sterben. Ich würd alles für dich tun, doch jetzt muss uns in Liebe und ich würd alles für dich geben, doch jetzt leb ich mein Leben, leb ich mein Leben. Ich steh vor dein Elternhaus, gehe die Treppe rauf, drücke auf die Klinge, atme ein, atme aus. Deine Ma öffnet mir die Tür und begrüßt ganz lieb, als hätt ich es gespürt, dass ich dich heute verliere. Liegt bei dir ein anderer Mann neben unserer Bilderwand. Mir fällt alles aus der Hand, unsere Träume sind verbrannt. Und ich bin so wehrlos, hast mein Herz rausgerissen. Was ist bloß mit deiner Ehre los? Du hast kein Gewissen. Du wolltest als Bitch geboren, mich mit deinen Ex bedrohen. Hast mich belogen, Ehrlichkeit wie weggeflogen. So zeigst du mir, dass du mich nie verdient hast. Und ich bereue, dass ich dich je geliebt hab. Ich hoffe, du wirst nicht glücklich, mach weiter und bück dich. Ich nehm keine Rücksicht, denkst du echt, das bedrückt mich? Hab alles für dich getan, doch hatte keine Wahl. Reiz ins Verderben, ich wollt für dich sterben. Ich wollt alles für dich tun, doch jetzt muss uns in Liebe ruhen. Ich wollt alles für dich geben, doch jetzt leb ich mein Leben. Reiz ins Verderben, ich wollt für dich sterben. Ich wollt alles für dich tun, doch jetzt muss uns in Liebe ruhen. Ich wollt alles für dich geben, doch jetzt leb ich mein Leben, leb ich mein Leben. Ich wollt alles für dich tun, doch jetzt muss uns in Liebe ruhen. Ich wollt alles für dich geben, doch jetzt leb ich mein Leben. Reiz ins Verderben, ich wollt für dich sterben. Ich wollt alles für dich tun, doch jetzt muss uns in Liebe ruhen. Ich wollt alles für dich geben, doch jetzt leb ich mein Leben, leb ich mein Leben. Cavelli Beats.